Andacht am 11.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Ineinander verschlungene Herzen. Heute reden wir über einen Psalm, Psalm 25. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Ich lese aus der Passion-Bibel. Ich habe heute früh einiges im Hebräischen nachgeschaut und ich habe Wundervolles entdeckt. Die Psalmen sind ein Teil der Bibel, sie sind nicht die Bibel. Und auch wenn im Timotheusbrief über Schriften gesprochen wird, ist nicht die ganze Bibel, wie wir sie heute kennen, gemeint. Sie hatten noch nicht die ganze Bibel. Sie hatten die 5 Bücher Mose, die Psalmen und die Propheten. Wir müssen alles immer durch die Brille lesen, was Jesus am Kreuz getan hat. Sonst erscheinen uns viele Teile des Alten Testaments verwirrend. Ich habe nie gesagt und werde das auch hoffentlich nie sagen, dass die Bibel nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist. Was ich sage ist, Gott hat sich durch die Zeiten hindurch verschiedenen Personen gegenüber unterschiedlich verhalten. Wenn man das nicht beachtet, wird man gleich beim Lesen der Psalmen irritiert sein. Es gibt Stellen, wo David seinen Ärger ausdrückte. Das war niemals der Wunsch und das Herz Gottes. Sonst würde Gott sich selbst widersprechen. Jesus kam und sagte, liebt eure Feinde. Also, wir haben den Schatz der gesamten Bibel, aber wir müssen ihn aus dem Blick des vollbrachten Werks am Kreuz lesen. David hatte eine wunderbare Beziehung zu Gott. Aber Gott verhielt sich David gegenüber anders als uns gegenüber heute. Gott verhält sich uns gegenüber durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das konnte aber David gar nicht, denn es gab das Kreuz ja noch nicht. Aber David hatte eine gute Beziehung zu Gott. Deshalb finden wir viele wundervolle Schätze in den Psalmen Davids. Schaut den wunderbaren Ausdruck an, wie David Gott verstand. In Vers 3. Wie kann jemand beschämt werden, wenn er sein Herz mit dem Deinen verflochten hat? Wenn ihr den Bibelvers in anderen Übersetzungen genau anschaut, heißt es, wenn jemand auf dich harrt. Ich las das heute, denn Gott lenkte mich dorthin. Ich hatte vorher etwas ganz anderes gelesen. Als ich das dann las, dachte ich, die Passion-Übersetzung hat das falsch ausgedrückt. Wobei ich es schön fand, mir vorzustellen, dass mein Herz mit Gottes Herz verflochten ist. Ich zog dann die hebräische Bibel zu Rate und fand die Bestätigung dafür dann noch in der Fußnote der Passion-Bibel in Vers 5. Ich stellte fest, die Passion übersetzt es richtig. Das hebräische Wort für harren, kava, was auch bedeutet, ineinander verschlungen zu werden wie eine Schnur. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Mit Gott verschlungen werden im Herzen, mit seinen Wünschen und Plänen. Heute darf ich feststellen, dass ich gefühlsmäßig durch den Heiligen Geist schon immer gesagt habe, dass sich das Herz mit Gottes Herz verbinden muss. Diejenigen, die mir schon länger folgen, können das bestätigen. Das ist das, was hier beschrieben wird. Außerdem, was soll das? Daniel, lass uns gemeinsam auf Gott warten. Auf was warten? In den frühen 80ern in Europa war ich noch nicht besonders charismatisch. Das gab es dort noch nicht. In meinem ersten Jahr der Bibelschule war es nicht üblich, vor Freude zu tanzen oder die Arme zu heben. In unserem zweiten Jahr Bibelschule kam der charismatische Geist auch bei uns an. Da war das dann möglich. Ich war der Erste, der es tat. Ich freute mich, meine Freude an Jesus ausdrücken zu dürfen. Ich war in England, ich reiste dort herum und predigte. Unter anderem war ich im Norden, in Nottingham. Die Frau des Pastors redete über die charismatische Bewegung und sie wollten in der Gemeinde den Heiligen Geist erleben. Bis dato hatte noch niemand dort jemals prophezeit oder frei gesungen. Der Pastor schlug vor, sich am Nachmittag zu treffen und den Heiligen Geist wirken zu lassen. Sie wollten warten auf den Herrn. Die Kirche war voll und es war einfach für eine lange, lange, lange Zeit still. Irgendwann war das ziemlich irritierend. Der Pastor stand auf und sagte: So spricht der Herr. Ich habe gesehen, dass ihr eine lange Zeit auf mich gewartet habt. Ihr habt euch gewundert, warum ich nicht zu euch rede, aber ich war noch in einer anderen Gemeinde beschäftigt. Was ist Warten auf Gott? Wir warten immer auf Gott, dass er etwas tut. Wir müssen nicht mehr auf Gott warten. Die Passion drückt es klar aus, was wirklich gemeint ist. Wir müssen nicht warten, dass etwas geschieht, denn durch das Kreuz ist alles geschehen, was jemals getan werden musste. Der Herr wollte damit heute mein Herz berühren. Was ist das Versprechen der Bibel hier? Du kannst nicht beschämt werden, wenn dein Herz mit Gottes Herz verzwirbelt, verschlungen ist. Hier ist der Schlüssel zu einem siegreichen Leben in Christus. Wir sollen nicht nur sitzen und warten, sondern ergreifen und handeln nach dem, was durch Jesus Christus schon vollbracht wurde. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, fürs Mentoring aufzunehmen, was in ihm sein bedeutet. Wenn wir durch schwierige Situationen gehen, und solche gibt es, sie sind Teil des Lebens, täuscht euch nicht selbst. Es gibt für jeden Menschen solche Situationen. Wir leben in einer gefallenen Welt mit gefallenen Menschen. Wir lieben es, darüber zu reden, dass Jesus die Welt überwunden hat. Aber das allein ist Häresie, denn wir nehmen einen Satz aus seinem Kontext heraus und das ist eine Irrlehre. Was also hat Jesus gepredigt? In dieser Welt, in der ihr lebt, werdet ihr Drangsal erleben. Uns wurden also Schwierigkeiten versprochen. Wenn wir nicht Teil des weltlichen Systems sind, wird uns dieses irdische System nicht loben und unser Handeln gutheißen. Wenn wir anders mit Geld umgehen als die Welt, wenn wir anders leben als die Menschen in diesem weltlichen System, wir werden Anstoß erregen und Drangsal wird Teil unseres Lebens sein. Aber jetzt kommt der zweite Teil dieses Satzes. Habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Welcher Christ glaubt das wirklich? Ah, Reinhard, klar glauben wir das. Ihr habt nie bewiesen, dass ihr das glaubt. Zeigt es. Lebt es. Wer sehen will, was ich glaube, muss in mein Haus kommen und sehen, was ich lebe. Lebe in der Krise, was du glaubst. Was mein Herz und Gott angeht, das weiß nur Gott. Deshalb liebe ich es, wenn Menschen nahe um mich herum sind. So erleben sie, was ich glaube und wie ich handle. Wenn ich hier ein Live mache, Halleluja, Gott ist gut. Wenn wir heilig reden, Gott sagte mir, das würde geschehen. Gott sagte mir, ich soll dies und jenes tun. Ich glaube in Jesu Namen. Und wenn dann das Wort Jesu wahr wird und wir befinden uns hier in der Welt in Drangsal und wir werden verfolgt, wenn wir uns dann beschweren und versuchen, alle menschlichen Kräfte zu aktivieren, um aus dieser Krise herauszukommen, wenn wir dann nach weltlichen Menschen suchen, die uns helfen können, dann zeigen wir damit, dass wir nicht glauben, dass Jesus die Welt überwunden hat. Sonst würden wir Ruhe bewahren und im Frieden bleiben und Gott einen Lobgesang mitten in der Krise singen. Es gibt ein Buch, das heißt Foxes Buch über Märtyrer. Es beschreibt das Leben der Märtyrer in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Ich kann dieses Buch uneingeschränkt empfehlen. Das war die frühe Kirche. Das waren Menschen, die ihr Leben niederlegten für Jesus. Sie weinten und heulten nicht: Gott, warum tust du mir das an? Sie gingen in den Tod, sangen Loblieder und freuten sich. Und wenn sie gefragt wurden: Was kann dein Gott nun für dich tun? Antworteten sie: Mein Gott hat mir die Kraft gegeben, dich zu lieben und dir zu vergeben. Das ist wahres Christenleben. David verspricht uns: Wenn wir mit unserem Herzen in Gottes Herz verschlungen leben, werden wir nicht zu Schanden werden. Über Jahrzehnte meines Glaubenslebens habe ich erlebt, dass ich in Drangsal nur eins brauchte: meinen Stuhl und einen stillen Ort. Dann saß ich auf meinen Stuhl, verschlang mein Herz mit Jesu Herz und fand Frieden bei ihm. Ich fand mehr Trost bei Jesus als bei irgendeinem Menschen auf der Welt. Ich fand mehr Mut bei Jesus als irgendwo sonst auf dieser Welt. Als ich nicht wusste, was ich meinen Kindern zu essen geben sollte, fand ich mehr Versorgung bei Jesus als in meinem Geldbeutel. Warum ist es so schwer für uns Christen, unsere Herzen mit Gottes Herz zu verknüpfen? Die Menschen fragen immer nach Gott und sie suchen Rat bei christlichen Geschwistern. Ja, sicher müssen wir als Geschwister miteinander gehen und zueinander stehen. Aber am Ende des Tages werden sie dich nicht retten. Sie stehen um dich herum und können dir auch nicht helfen. Du brauchst nur die Verbindung zum Herzen Jesu. Das reicht aus. Dann wirst du in der Krise stehen können. Das Wort verspricht dir nicht, dass du keine Krisen erleben wirst, sondern dass du mit ihm verschlungen bist und Hilfe bei ihm findest. Hört, ich bekomme täglich Nachrichten, dass meine Botschaften die Menschen in der Welt verändern. Ich bin dankbar und überrascht, wie Jesus das macht. Ich kenne diesen Mann, der die Botschaft vom vollbrachten Werk am Kreuz und anderes predigt. Ohne Jesus wäre er kein angenehmer Mensch. Also achte ich immer darauf, dass die Menschen nicht mich in den Mittelpunkt stellen und mir vertrauen. Ihr würdet enttäuscht werden. Und ich wäre verflucht, wenn ich anfinge, mein Herz mit den Herzen von anderen Menschen zu verschlingen. Wenn ich euch auffordern und ermutigen kann, zu erleben, dass Jesus für euch absolut alles ist, was ihr im Leben braucht, dann habe ich mein Ziel erreicht. Bitte schaut nicht, wer ein großer Mann oder eine große Frau Gottes ist. Bitte nicht. Ich sage auch: Stützt euch nicht auf mich. Ihr werdet nur Probleme bekommen dadurch. Verschlingt, verzwirbelt eure Herzen den ganzen Tag mit Jesus. Er kann euch geben und ist, was ihr braucht. Was ist Grundlage für das Versprechen, dass ihr ein Leben ohne Schande führen könnt? Jeden Tag das Herz mit Gott zu verflechten. Dabei geht es nicht darum, wie lange ihr betet, sondern wichtig ist, was geschieht, wenn ihr betet. Als ich zu beten und in der Bibel zu lesen begann, fühlte ich mich voller Schuld und Scham. Das hat Monate gedauert, aber irgendwann begann ich, mich nicht mehr darum zu scheren, wie viele Kapitel in der Bibel ich gelesen habe. Ich hörte zu lesen auf, wo Gott mich berührte, wo der Heilige Geist mich anhielt. Ich erinnere mich, wie ich nach 2 oder 3 Monaten bei einer Bibelstelle hängen blieb und Gott zu mir sagte: Geh zurück zu diesem Vers. Ich fühlte mich so schuldig. Ich dachte, ich müsse mindestens 3 Kapitel am Stück lesen. Aber ich verbrachte dann 2, 3 Stunden nur in Stille und horchte. Meine religiöse Stimme schrie: Du tagträumst, wo ist deine Beharrlichkeit, wo ist dein Herz heute? Ich ging durch all diese Gefühle von Schuld und Scham viele Monate lang. Und diese Verdammung kam weder von Gott noch vom Teufel, sondern aus meinem eigenen Herzen, weil es mit religiösem Glauben gefüllt worden war. Ich wusste, ich musste diesen Weg gehen, zurück zu seinem Herz, über all diese religiösen Denkweisen hinweg. Wenn Debbie so etwas hört, sagt sie, du musst deine Biografie schreiben, du musst den Menschen von deinem Leben erzählen. Nenne es das wahre Leben eines Propheten. Beschreibe deine religiösen Glaubensmuster, deine Kämpfe. Ich musste einen Wechsel vollziehen vom religiösen Menschen zu einem Mann, der aus dem vollbrachten Werk des Kreuzes lebt. Es war schmerzhaft und tausende Male wollte ich aufgeben. Aber eine Stimme in mir sagte, hör nicht auf, geh nicht weg. Der Heilige Geist hat mich immer ermutigt. Immer, wenn ich weinte und sagte, ich fühle mich so einsam, bitte sende mir einen Menschen, um mich mit ihm auszutauschen. Ich hoffe, das klingt nicht arrogant. Da sagte Gott, hier in diesem Land gibt es niemanden, du musst mir folgen. Also folgte ich ihm. In der Ruhe der einsamen Nächte lernte ich, mein Herz mit seinem zu verbinden. Wenn du begreifst, was Gott wirklich meint, wenn er sagt, dein Herz und seines müssen ineinander verschlungen sein, dann werden zwei Herzen eins. Überlegt, was Paulus sagt. Wenn zwei heiraten, werden sie eins, eine Einheit. Dann aber sagt er, ich teile euch ein Geheimnis mit. Es geht nicht um die Ehe, sondern um Jesus und dich. Es geht nur um Jesus und dich. Ich bin heute davon überzeugt, dass es in Gottes Herzen keine größere Sehnsucht gibt, als sich mit den Menschen zu verbinden. Er möchte sich durch uns ausdrücken. Er möchte der Welt seine Güte und den Erlöser der Welt zeigen. Ja, durch uns. Ja, durch seine Werke, die wir in ihm vollbringen. Über sämtliche Kapitel der Menschengeschichte hinweg lautet der Titel Gottes eigentlich: Mein Herz verschlingt sich mit dem Deinen in der Tiefe. Das ist die ganze Geschichte. Jesus hat eine Braut, die er heiraten wird und mit der die Ewigkeit verbringt. Wenn wir endlich dort leben, nach dem Leben hier auf der Erde, werden wir so mit Jesus verbunden sein, dass es natürlich sein wird, in ihm zu sein. Es ist nur eine Fortsetzung dessen, was wir auf der Erde gelebt haben. Also, versucht nicht in Schande zu geraten. Sucht nicht nach Leuten, die eine Lösung für eure Probleme haben. Sie werden euch nicht zur Quelle bringen, die euch erfrischen kann. Ihr werdet immer wieder enttäuscht werden. Warum wollt ihr von Enttäuschung zu Enttäuschung gehen? Jesus zahlte einen hohen Preis. Das reicht aus. Er hat für alles bezahlt. Für ein freies Leben ohne Begrenzungen. Er hat nicht für ein schlechtes Leben in Schande gelebt. Er hat nicht nur für ein Leben im Himmel bezahlt. Er hat für ein Leben bezahlt, dass du jeden Tag aus der Gnade Gottes leben darfst. Aber dazu muss dein Herz mit dem Seinen innig verbunden sein, sonst funktioniert es nicht. Welche Person Gott auch benutzt, die Person ist nicht diejenige, die dich zu Gott bringt oder dich rettet. Ich möchte nichts tun, um vor Gott besser dazustehen. Da hätte ich ein schreckliches Leben und einen schlimmen Dienst. Jesus sagt nicht zu mir, du hast auf Instagram 50.000 Follower, gut gemacht. Du hast 20 Waisenhäuser und versorgst die Kinder, gut gemacht. Nein, er sagt viel mehr. Wenn du Menschen dazu bewegt hast, sich mit mir zu verbinden und eine tiefe Beziehung zu mir aufzubauen, dann hast du's gut gemacht. Ich liebe jeden Menschen, der für mich arbeitet, und ich zeige ihnen das gerne. Sie sind mir dankbar, oft erhalte ich Nachrichten, wo immer das Gleiche zu lesen ist. Sie schreiben, dass es ein Privileg ist, Teil dessen zu sein, was wir tun. Und sie sagen, ihre Beziehung zu Gott wird immer tiefer und wirklicher. Wollen wir ohne Schande leben? Ja! Holt euch dieses Leben direkt ab, indem ihr euer Herz mit Gottes Herz verzwirbelt. Ihr müsst jeden Morgen im Gebet verbringen. Ihr solltet nicht viel reden, sondern still sein und sein Herz hören. Gib dein Herz hin. Lass den Himmel herabkommen zu dir. Dann hast du ein Leben ohne Stress und ohne Schande. Und durch deine Probleme gehst du im Frieden und singst Gott ein Loblied, ein Siegeslied, wie David. Stimme ein mit ihm. In Jesus haben wir alles. Der Herr füllt mich immer auf mit neuen Erkenntnissen. Es ist wie immer, wenn du ihm folgst, wird er dich berühren und du wirst Leben haben. Die Bibel ist ein Buch, das Leben bringt, wenn du seiner Weisung folgst. Teile das mit anderen Leuten. Lasst es sie nicht anhören oder anschauen. Lebt es vor und verbreitet es durch euer Leben. Bringt die Menschen in Intimität mit Jesus. Lasst uns dafür sorgen, dass Menschen aufstehen, die andere durch ihr Leben dazu bewegen, in Beziehung zu Jesus zu gehen. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt ihm nahe, er wohnt in euch und ihr in ihm. Danke fürs Zuhören.